Teil 36 von Kinder- und Hausmärchen von den Brüdern Grimm. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Caroline. Die Nelke. Auf eine Zeit lebte ein König, der wollte sich niemals verheiraten. Da stand er einmal am Fenster und sah die Leute in die Kirche gehen. Da war ein Mädchen darunter von solcher Schönheit, dass er in einem Augenblick seinen Vorsatz aufgab, das Mädchen zu sich rief und es zu seiner Gemahlin wählte. Nach Verlauf eines Jahres gebar sie einen Prinzen, da wusste der König nicht, wen er zum Gevatter bitten sollte. Endlich sagte er: »Der Erste, der mir begegnet, wer es ist, den bitte ich zum Gevatter.« Ging aus, und der Erste, der ihm begegnete, das war ein armer alter Mann, den bat er auch darauf zum Gevatter. Der arme Mann sagte zu, bat sich aber aus, dass er das Kind allein in die Kirche trage, dass diese verschlossen werde und niemand zusehen dürfe. Das ward ihm alles bewilligt. Der König aber hatte einen bösen, neugierigen Gärtner. Wie nun der alte Mann das Kind in die Kirche trug, schlich er sich nach und versteckte sich in den Bänken. Da sah er, wie der Alte das Kind vor den Altar trug, es segnete und wie einer, der geheime Kräfte versteht, ihm die Gabe verlieh, dass alles, was er sich wünsche, eintreffen solle. Der böse Gärtner dachte gleich, welch einen Vorteil er sich daraus verschaffen könne, wenn er das Kind hätte. Wie nun einmal die Königin in dem Garten spazieren ging und es auf dem Arme trug, riss er es weg, bestrich ihr den Mund mit Blut eines geschlachteten Huhns und klagte sie bei dem König an, er habe gesehen, wie sie ihr Kind in dem Garten getötet und aufgegessen. Der König ließ sie ins Gefängnis werfen, der Gärtner schickte das Kind weit weg zu einem Förster in den Wald, der sollte es da großziehen. Der Prinz lernte die Jägerei. Der Förster aber hatte eine schöne Tochter namens Liese. Die zwei Kinder hatten einander sehr lieb, und Liese entdeckte ihm, dass er ein Prinz sei, und alles, was er wünsche, das müsse eintreffen. Da kam bald darauf der Gärtner zu dem Förster. Wie ihn der Prinz sah, verwünschte er ihn gleich in einen Pudel, seine liebe Liese aber in eine Nelke. Die steckte er vor, der Pudel aber musste neben ihm herlaufen. So ging er an seines Vaters Hof und nahm als Jäger bei ihm Dienste. Er ward auch bald bei ihm beliebt, wie keiner von den anderen Jägern, weil er alles wild schießen konnte, denn er brauchte nur zu wünschen, so kam es vor ihn hingelaufen. Für alle Dienste verlangte er gar keinen Lohn, bloß eine Stube für sich, die er immer verschlossen hielt. Auch wollte er für sein Essen selber sorgen. Das kam seinen Kameraden wunderlich vor, dass er umsonst diene, und einer schlich ihm nach und guckte durchs Schlüsselloch. Da sah er, wie der neue Jäger vor einem Tisch saß mit dem prächtigsten Essen besetzt und neben ihm ein schönes Mädchen und dass beide sehr freundlich und vergnügt miteinander waren. Das Essen aber hatte sich der Prinz nur auf den Tisch gewünscht, und das Mädchen war seine liebe Liese, die verwandelte er allezeit in ihre natürliche Gestalt und war in ihrer Gesellschaft, so oft er allein war. Wenn er aber ausging, war es wieder eine Nelke, die in einem Glas mit Wasser stand. Die Jäger meinten, er müsse große Reichtümer haben, und sie brachen, als er auf der Jagd war, in seine Stube ein. Da fanden sie aber gar nichts, nur eine Nelke vorm Fenster. Weil sie so schön war, brachten sie diese zum König, der trug auch so einen großen Gefallen daran, dass er sie von dem Jäger verlangte. Der wollte sie aber um alles Gold nicht hingeben, weil es seine liebste Liese war. Endlich, wie der König darauf bestand, entdeckte er ihm alles und dass er sein Sohn wäre. Wie der König das hörte, freute er sich von Herzen. Die Königin ward aus dem Gefängnis befreit und die treue Liese des Prinzen Gemahlin. Der gottlose Gärtner musste zur Strafe ein Pudel bleiben und ward von den Knechten unter den Tisch gestoßen. Ende von Die Nelke.